Der nächste Schritt ist Darm. Dann kommt die Darmreinigung. Dann kommt Leber, Niere und dann kommt die Schwermetallausleitung. Ich bin da Spezialist, meiner größten Themen. Das mache ich in so 14-Monats-Prozessen. Da kriegen die das alles gleich. Also nach und nach. Ja. Können Sie sich ja vorstellen, wie die abgehen. Ne? Wir machen dann einen Reinigungsprozess. Das ist weltweit einmalig, dass wir quasi einen Entgiftungsprozess gleich auch anfangen. Also nochmal Wasser, Elektrolythaushalt, Säure-Basen-Haushalt, dann Darm, ne, dann Leber, dann Galle, dann Leber, dann Niere und dann Schwermetallausleitung. So, und wir waren stehen geblieben. Was machen Sie als erstes? Sofort, was ist Energieblockaden hoch 3? Zähne. Also, wenn Spitzensportler kommen, ist meine erste Frage. Zwei Themen nur, sofort hoch. Zähne, wie sind deine Zähne? Ist da Amalgam drin? Ja, also Katastrophe, wieder ein extra Thema. Tote Zähne, faule Zähne, Metallbrücken, ja, alles strahlt ja ab durch den Handyfunk, also alles eine Katastrophe für den Stoffwechsel, für den Körper. Und das ist das Erste. Und das Zweite ist das Thema Darm. Weil Tod und Leben steckt im Darm. Zum Beispiel meine Hochleistung habe ich nur erreicht, weil ich ja nicht so besonders war. Ich war immer gut mineralisiert. Ich war also in diesem energetischen Zustand überragend, würde ich mal so sagen. Und ich habe in dem Hochleistungsbereich durch meine Verdauung, die ich trainiert habe, habe ich immer gut verdaut. Warum? Wenn der Körper im Grenzbereich ist, dann braucht ja der Muskel das Blut, nicht die Verdauung. Aber Sie müssen ja Nahrung zuführen. Ne? So, sonst kommen Sie ja nicht weiter. Und da war meine Verdauung, hat nie, wie sagt man, kollabiert. Viele sind dann ausgeschieden, weil sie gebrochen haben, die Verdauung nicht mehr funktioniert hat und. Das sehen Sie ja bei einem Stuhlgang. Sind wir beim Stuhlgang? Ja, yeah, Sie lachen. Die sind die Themen. Hätten Sie wahrscheinlich heute nicht gerechnet, dass wir nur über Scheißen sprechen. Siehst du? Wir sitzen übrigens 433 Tage in unserem Leben auf Klo und haben dafür keine Antwort. 433 Tage in Ihrem Leben sitzen Sie auf Toilette und haben dafür kein Konzept. Also kein Scheißkonzept. Stellen Sie sich mal vor. So, ganz klar, wie sieht man, wie Sie sich ernähren? Die meisten haben ja gar keine Verdauung mehr. Also optimal sind 2 bis 3 Stuhlgänge am Tag. Ich möchte keinen fragen. Weil dann kommen wir in ein Thema, was Katastrophe ist. Manche haben nicht mal nach 72 Stunden noch einen Stuhlgang. Das heißt, diese ganzen Fäulnis, der Kot, der da gärt, schau mal, Sie glauben gar nicht, was das für eine Körper, für eine Arbeit ist. Wissen Sie, was Sie alle sind? Ich müsste Sie jetzt mal ein bisschen beschimpfen. Vorher schämen Sie sich. Sie sind alle völlig verdreckt. Also Ihr Körper ist eine Sondermülldeponie geworden. So haben Sie sich verwahrlost, unbewusst. Ich kann Ihnen, was Sie alle auch noch sind, was Sie nicht wissen, Sie sind alle anonyme Alkoholiker. Ja, Sie sind alle... Wissen Sie warum? Diese Gärungsprozesse haben 70% Alkohol. Also deshalb geht es ja alles so kaputt, deshalb sind Sie alle so müde. Sie sind alle für mich anonyme Alkoholiker. Sie, durch diese Gärungsprozesse, weil Sie keinen guten Stuhlgang haben, 2 bis 3 Mal am Tag, ne, gärt es alles. Also dieses ganze Fäulnisprogramm läuft, deshalb habe ich ja gesagt, das Sterbeprogramm hat ja schon begonnen. So ganz einfach, da geht's los. Wie nimmt man denn ab? Dann fragen mich Leute, abnehmen, sage ich, bist du blöd? Das ist ganz einfach. Das Erste, was man beim Abnehmen macht, auch im Hochleistungssport, also immer das Gleiche, ist Darm, also Kot. Weil der Kot, der nicht rauskommt, das sind 3 bis 4 Kilo. Dieser Dreck hängt bei euch allen drin, bei mir nicht mehr. Das Thema habe ich für mich sauber geklärt. Ne? Ja, ihr lacht. Also im Grunde genommen verfault ihr von innen, der Mensch verfault von innen. Soll ich euch noch was erzählen? Es wird ja alles noch so schön. In der Schweiz, wenn der Mensch stirbt und der hat noch Amalgam drin oder was, dann gehen die in eine Sondermülldeponie. Versteh mal, die dürfen gar nicht begraben werden, die müssen in eine Sonderdeponie entsorgt werden. Also wie kennen wir das mit Urnenbestattung? Nee, das geht in die Sondermülldeponie. Also das heißt, wir sind lebende Jauchengruben. Habt ihr dieses Bild von euch? Ich bin eine lebende Jauchegrube. Alkoholiker, so geht er heute raus, sagt, war ja ein tolles Seminar. Und wir haben über Energieerhöhung und weiß ich was, stand ja drin, Leistung, Potenziale und vier Schritte zum K.O., die vier Todesdinger, Jauche, Müll, Depot, das sind jetzt eure neuen Schlagworte. Siehst du? Leute, das meine ich ganz ernst. Wir wollten ja heute sehen, woher kommt diese Müdigkeit und wie schnell kann ich sie loswerden. Ja? Okay? So, dann kommen wir, also Burnout, vielleicht Burnout ist ein Massenphänomen. Ich brauche da auch nicht, kriegt da geschrieben. Ich schreibe euch mal, mir mal so ein paar Sachen aufgeschrieben. Was heißt ein Burnout? Ich habe den Kontakt zu mir verloren. Und wenn ich schon in der Müdigkeit bin, dann geht es ja schon los. Ich habe den Kontakt zu mir verloren, am Ende meiner geistigen Ressourcen angelangt, fehlende Selbstwahrnehmung, es wehrt sich der Körper, es wehrt sich die erschöpfte Seele mit dem Signal, ich kann nicht mehr. In Wahrheit eine leichte bis mittlere Depression. Und was das Schlimmste ist, was ich damit immer zeige, und das ist das Problem, ich bin mir nichts wert oder ich bin wenig wert. Das ist das Problem. Also nur mal auf so einer anderen Ebene. Das andere ist alles in Ordnung. Aber das ist das Problem. Okay? So, kriegt er alles. So, und jetzt kommen wir, jetzt hatten wir noch die tödlichen vier. So, die tödlichen vier sind Bluthochdruck. Ich darf dazu nur Folgendes sagen. Bluthochdruck, 20, wir haben in Deutschland 82 Millionen Einwohner. Davon haben 20 Millionen Bluthochdruck, und davon wissen es 10 Millionen nicht. So eine Katastrophe. Bluthochdruck ist eine Katastrophe. Nur mal als kleines Beispiel. Das zweite ist erhöhte Blutzuckerwerte. Da sind wir ja Zucker, also dieses ganze zuckerhaltige Thema. Ne? Da sind wir voll bei der Ernährung. Kommen wir noch zu, ich sage Ihnen noch zwei, drei Sachen. Wenn Sie die haben, sind Sie auch durch. Dann Katastrophe ist Übergewicht. Also sowohl für Männer als auch für Frauen. Eine Katastrophe, möchte ich jetzt nicht ausholen. Und das andere sind Stoffwechselstörungen. Wo hängen die im Übergewicht, Katastrophe, wo hängen die Stoffwechselstörungen? Ganz großes Thema Innerschilddrüse. Und wenn das Hormon nicht arbeitet, die meisten, wenn das die Schilddrüse, wodurch ist, geht die immer mehr kaputt? Sieht man bei Ihnen alles. Deshalb, ja, an sich wird man langsam lebensunfähig gemacht, lacht nicht. Weil durch den Computer und die Handy strahlen. Es geht alles nicht. Wird eine Katastrophe in Deutschland. Ja, Schilddrüse. Meistens können Sie sich schon gar nicht mehr entscheiden. Wie macht man, wie trainiert man Entscheidungen? Sie gehen bitte ab morgen Übung aufschreiben, Sie gehen morgens in ein Restaurant, nehmen sich eine Speisekarte, überlegen nicht und entscheiden in 10 Sekunden irgendein Gericht. Und wenn es Ihr Gegenüber nicht kann, wissen Sie Schilddrüse. Haben Sie gleich ein schönes Gespräch für den Abend. Ne? Wie geht es deiner Schilddrüse oder so? Ja, können Sie, weil ganz wichtiges Hormon, wirklich, gucken Sie mal mit den Entscheidungen. Merken Sie sofort, wenn Sie sich nicht gut entscheiden können, haben alle mit der Schilddrüse Probleme. Ist ja auch ganz klar, durch die Computerstrahlen und durch den Handyfunk geht das alles langsam kaputt. So, okay. So, jetzt haben wir ja, Ernährung. Ist es in Ordnung so, ja? Super, so Ernährung. Da nehmen Sie sich mal bitte die drei Sachen noch. Wir machen noch eine Übung schnell und dann sind wir durch. Das ist ja fast, also eine halbe Stunde, ist ja pünktlich. Sonst gehen wir immer um 24 Uhr hier raus. Nee, so, pass auf, jetzt nehmt mal bitte Wagemann Power Training. Habt ihr das? Dann nehmt das hier, dieses farbige und euer Energietagebuch. Ja? So, wir gehen mal durch, nehmt mal hier das Wagemann Power Training. Entgiftung haben wir ein bisschen gesprochen. Atmung haben wir ein bisschen gesprochen. Bewegung müssen wir nicht diskutieren. Der Körper braucht Bewegung. Möglichst 10, also optimal sind 10.000 Meter am Tag. Ne? Aber manche schaffen ja, in Deutschland gibt es Untersuchungen, der Durchschnitt schafft noch nicht mal 800 Meter. So wenig bewegen wir uns. Ich glaube, müssen wir nicht diskutieren. Ja? Dann gezielte Ernährung. Da schreiben Sie sich mal Folgendes auf. Was sollte man meiden? Wenn Sie das haben, haben Sie schon gewonnen. Ist gar nicht so schlimm. Aber wir müssen natürlich auch ein bisschen unsere Ernährungsgewohnheiten ändern. Also ganz einfach, was sollte man meiden? Das ist erstens Kaffee. Kaffee ist ein Energieräuber und zwar ein Vitamin B-Räuber. Und wir brauchen Vitamin B für unser Köpfchen. für unsere kognitive Fähigkeiten. Und Vitamin B. Und das raubt, also nicht gut. Ja? Und es säuert. Also, versteh mal, säuert. Also, sauer. So, deshalb ist ja in Wien oder wie gibt es ja immer zum Kaffee, weil es dehydriert, immer noch Wasser. Ja? Also nach Möglichkeit nicht trinken. Schwarzer Tee auch nicht, Gerbsäure, also alles nicht so besonders, also nicht gut. Dann das nächste ist Weißmehlprodukte. Also schreiben Sie sich auf, Weißmehlprodukte, von also alles was hell ist, müssen wir gar nicht diskutieren. Thema ist Gluten. Katastrophe. Es gibt zwei Volksdrogen, die uns so kaputt machen. Ich werde Ihnen einen Artikel geben. Sie glauben es nicht, weil im Gluten sind Opiate drin. Das heißt, es macht abhängig. Ja, Sie sind abhängig. Das merken Sie, wenn ich mit Leuten arbeite, die haben alle große Probleme umzustellen, weil da Opiate oder so Strukturen drin sind. Da brauchen Sie ungefähr drei, vier Monate. Das werden Sie sehen, wenn Sie jetzt aufhören. Kriegen Sie nicht hin, also die meisten nicht. Es ist abhängig. Und diese Gluten ist immer schlimmer, weil der Weizen ist immer künstlicher geworden. Jetzt ist 50% Gluten, also eine Katastrophe. Da kriegen Sie einen schönen Artikel, können Sie gucken. Also ist die Volksdroge, das sind die Drogen. Die andere Droge sind Milchprodukte. Also einschließlich Käse. Wie bitte? Auch. Nee, ja, grundsätzlich, ja, es gibt, was gibt man? Amaranth, Dinkel, im Dinkel ist übrigens Gluten, aber nicht so schlimm, dann geben Sie Bio, kaufen Sie sich was, ja. Also ich, fragen Sie mich, ich esse kaum Brot und wenn, dann nur glutenfreies Brot. Wie bitte? Wie? Ja, von Bio-Kampagne gibt es ja, die haben Bio, können Sie fragen. Also ich esse nur Gluten, mehr oder weniger glutenfreies Brot. Hildegard von Bingen, kennen Sie ja, aber ist auch Gluten drin. Vollkorn ist gut. Also ich sage Ihnen nur, wir sind ja hier, ist eine Volksdroge. Wenn Sie sich damit beschäftigen, Sie glauben das gar nicht. Und also Milchprodukte, also Kuhmilch, Joghurt, also alles, was mit Milch, einschließlich Käse. Aber trotzdem Molkeprotein. Wie bitte? Aber trotzdem Molkeprotein. Ja, Molke ist ja was anderes, Molkeeiweiß. Molkeneiweiß, was anderes. Ja, aber es ist ein anderes, was sich anders verstoffwechselt. Ja? Ein bisschen Molke trinken oder Ziegenmilch, da gibt es so Stutenmilch, das ist natürlich, das können Sie alles machen. Ja? So, also das, weil es gerade für Kinder, also wenn Sie Kinder haben, sofort aufhören mit Milch, müssen halt was anderes nehmen. Gibt es ja Reismilch und müssen ein bisschen variieren, weil Verschleimung und sofort Infektionskrankheiten und Krankheiten, geht alles weg, ganz, ganz schnell. Ja? Verschleimt. Also verschleimt und übersäuert. Ja. Und löst Osteoporose aus. Osteoporose, also ist genau was Kalzium, was wir denken, ist jetzt wieder, was wir denken, was weggeht, kommt dadurch. Ja. Quark, sagt man schön, Quark, wenn du nur Quark isst, macht es krumme Beine. Also gibt es so ein Sprichwort. Ja. So, dann haben wir Alkohol. Alkohol trinken, ja, aber ich gebe dann folgenden Rat an unsere, also ihr seid ja eh schon, wir sind ja alle Alkoholiker, haben wir jetzt ja 70% schon, also gut. Was macht man da? Lieber einmal im Monat sich die Hucke vollsaufen, dass die Pupillen stehen, dann ein paar Tütchen Magnesium nehmen und dann wieder einen Monat aufhören. Das ist gut für den Körper. Aber jeden Tag ein, zwei Wein trinken ist nicht unbedingt gut für die Stoffwechsellage. Ja, aus diesem Grund. Man sagt natürlich Wein, Herzkranzgefäße, Phenylole oder wie man so schön sagt, aber auch Alkohol übersäuert. Und das ist eben Alkohol, ist einfach, ist das ja Alkohol drin, das ist eine Katastrophe für den Stoffwechsel. Ja. So, und das letzte sind Cola-Getränke, also Zucker, ne, Zucker, also alle Formen von Zucker, Süßigkeiten und dann Cola-Getränke, also die ganzen, in so einer Flasche Cola sind, müssen Sie sich mal vorstellen, die kriege ich gar nicht mehr runter, sind 20 Zuckerstückchen. Jetzt rein Zucker oder Kohlenhydrate? Nee, Zucker auch. Nein, was, wenn Sie jetzt sagen, wenn Sie von Zucker, genau, reden ja. Sie jetzt von Industriezucker oder reden Sie von Kohlenhydraten? Von Industriezucker, okay. Ja. Also, ich glaube, müssen wir nicht diskutieren. So, okay, dann haben Sie dieses Chart, wenn Sie das noch sich anschauen. Das ist ganz einfach, das soll Ihnen so ein Bild geben. Da habe ich in Rot gemacht, sehen Sie da 25%? Ne, da ist 25 und dann ist so eine Linie und dann steht auf der Horizont, mentalen Ebene steht 50. Diese 25, die kann man auch übersetzen. Und zwar, wenn Sie sich da mal die 25%, jetzt kommt die Katastrophe, heißt, mit 50 Jahren habe ich 75% meines Energieniveaus verloren, mehr oder weniger. Das ist die Botschaft. Ja? Also so energetisch bin ich, habe ich mich abgewirtschaftet. Und wenn Sie diesen Pfeil sehen, mit dem Rot bis 82, das kriegt man dann hin. Sie sehen aber, es ist alles ein absteigendes Niveau mit Medikamenten und so weiter. Also diese ganze Reparaturmedizin, ja, ist jetzt auch nicht unbedingt so sexy, oder? Ja, so. Und die Möglichkeit, und da haben Sie ja jetzt diese Anhaltspunkte bekommen, Ernährung, Entgiftung, Bewegung und so weiter, das wäre der Idealverlauf. Ne? Und deshalb kann man sagen, wenn Sie, das ist der Freiraum zur Selbstgestaltung, ne? Den kriegen Sie jetzt ja wieder, ne? Den haben wir uns ja jetzt gemeinsam erarbeitet. Und dann gucken Sie mal, wie schön so ein Leben aussehen kann. Ne? Selbstbestimmt, glücklich, zufrieden, müssen nicht so viele Bücher mehr lesen, machen mehr und haben dann einfach auch eine gute eigene Performance.